Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Jedes Weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Gottes Kinder sagen immer Lob und Dank. Weggetan, weggetan, weggetan. Meine Sündenschuld ist völlig weggetan. Jedes Weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Weggetan, weggetan, weggetan. Meine Sündenschuld ist völlig weggetan. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Jedes Weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Satan flieht, Satan flieht, Satan flieht, wenn er Gottes Kinder unterm Kreuze sieht. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Gottes Kinder wissen's, ja, er kommt bald. Jedes Weh wurde gut durch des Heilandes Blut. Er kommt bald, er kommt bald, er kommt bald. Gottes Kinder wissen's, ja, der Herr kommt bald.